Live. Moving. Die Stay the Fuck Home Edition mit Jan-Christian Zeller. They try and kill me, they gotta make some choices. They running out of options, cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny, hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a rave. Kissing, kissing in a rave. Kissing, kissing in a rave. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code, code to the safe. Safe. I show 'em how to network. For that Netflix and chill, what's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy, and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. real with it. Reggaeton Upgrade in 1Live Moving. Es ist Samstagabend, vielleicht kleiner Reminder an euch. Es ist Samstagabend, auch wenn es sich heute nicht so anfühlt und wenn vielleicht euer Samstagabend anders verlaufen wird als andere Samstagabende in eurem Leben bislang. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr ja vielleicht zu Hause eine kleine Home Alone Party feiern mit diesem Sound und der neuen Don Diablo Single, die ich jetzt spiele. Don Diablo hat sich auch sehr viel vorgenommen gehabt für dieses Jahr. Ein großes Konzert in Amsterdam. Am 9. Mai sollte das stattfinden, da im Ziggo Dome neben dem Stadion. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal wie alles abgesagt. Er hat diese Woche schon ein Set aus seinem sehr futuristischen Studio gespielt und streamt sich da jetzt halt ein, so wie viele andere das auch gemacht haben. Die schönste Story ist aber passiert auf seinem Instagram-Account. Don Diablo hat ein Foto repostet von einer Ärztin aus China, die einen Ganzkörperschutzanzug anhatte und darauf ein großes Herz gemalt und Don Diablo drauf geschrieben hat. Und er hat mit diesem Foto allen Ärzten gedankt, die sich jetzt hier kaputt arbeiten, und hat damit seinen Respekt ausgesprochen. Top Ding. Hier ist der neue Track Bad. You gon' wait until way past midnight just to catch me up when I come home. light shine across the window so you know. Yeah, I should tone it down, but I can't. But I've been real loud, hoping y'all sleep it off. I've been way across town and I've been down. I've been fucking around and I've been caught. Diablo mit Bad und der Sänger ist Zach Abel. Der hat schon Songs gesungen von Avicii, Duke Dumont, Gorgon City, jetzt auch diesen neuen Track hier. Von Don Diablo, First Play in 1 Live Moving. Oliver Heldens neue Single Take a Chance kommt gleich noch in dieser Pitbull Classic Hotel Room Service. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that gushy stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4. foe. We gon' freak some more, but first. Kein Wort, denn ich hab, was du willst, und du weißt, chłopcik. Wie kann man jemand so krass hassen wie ich dich? Du dachtest, wird ein Liebessong, ich brech dir dein Genick. Du redest von den Chicks, doch sie supporten mich. Ich geh einfach Gold, guck, mein Erfolg, ein Ende ist in Sicht. Bitte sag mir nicht, dass du mich nicht mehr brauchst, Baby. Ich kauf dein Auto, deine Ehre und dein Haus, Baby. Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe. Mach nicht auf cool, wir beide kennen den Chatverlauf, Baby. Immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du bist. Und du weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort. Ja, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Auch wenn du scheiße laberst, sagst du willst allein sein. Ich sage nichts, obwohl's mich fickt, denn ich will keinen Streit. Ich bin immer unterwegs, kein Teilzeit. Du weißt auch, ich bin selbst, mich zu kriegen war ne Challenge. Guck mal, was ich alles manage. Kleine Life-Work-Balance. Junge, mach mir nicht auf teuer. Nein, du weißt, es wird gefährlich. Wenn du sagst, dass du's beenden wirst, dann bist du nicht mal ehrlich. Nein, ich brauch nicht dein Geld, kauf die Gucci-Tasche selbst. Wert gebucht, 100k, wenn die Louis schon bestellt. Dein Gelaber kann mich nicht mehr in dein Bett kriegen. Du willst meine Flügel brechen, damit ich nicht wegfliege. Aber immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab, was du willst. Und du weißt, es gibt keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort, keine zweite Chance. Ich glaub dir kein Wort. Kein Wort und kein Toilettenpapier für Steve Aoki. Er ist der Einzige, der wirklich nichts mehr bekommt, weil er ist all in gegangen, hat seins gesetzt und hat... Ja! Verloren. Andere DJ-Kollegen von ihm sind kreativ geworden. Jax Jones zum Beispiel legt nicht mehr auf, sondern singt. Why won't you go, oh, oh, why won't you go, oh, oh, hey, Corona. Naja. I just want to get some streaky bacon. Richmond sausage and cheese, just ain't enough for me. War die Einkaufsliste oder was? Bacon, Sausages, Cheese, alles am Start. Jax Johnson mit Martin Solveig. Tequila. If you take a photo, get my good side. Toast into the future, tell them more life. No, no. If you want some drama, catch me outside. No, no. Let's not take it there. Oh, the rave so serious. See me dance so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. Shot, two shot, three shot, four shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la. Shot for shot, I think that you need some more shots. Wait, holla. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Why you tryna grab your coat and go home? Let me introduce you to my friend, though. He goes by the name of Don Julio. Julio, Julio, yeah. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Take your body over to the dance floor. Tequila, la, la, la. Samstag legen die besten DJs der Welt für den Sektor auf. Hi, I'm David Guetta. What's up, it's the Chainsmokers. Hallo Sektor, hier ist Felix Jen. Yo, what's up, Major Lazer hier, 1 Live. 1 Live, DJ Session. 3 Stunden elektronische Club-Tracks mit unseren Residents und den Mixen internationaler Top-DJs. Hey, ich bin Mogwai und los geht's mit meinem Mix der Woche. Außerdem ist Claptone aus dem 1 Live Residence Team am Start. Und diesen Samstag exklusiv Nicky Romero. 1 Live. DJ Session. Samstag um 22 Uhr. Und immer im Channel auf 1live.de. 1 Live. 1 Live. Moving. Ihr hört, wir haben ja einiges vorbereitet. Die Stay the Fuck Home Edition von 1 Live Moving plus DJ Session im Anschluss, was gerade schon lief. Ich habe hier nochmal den kompletten Timetable für euch. 22 Uhr ist unser Host Mogwai dran. Danach Nicky Romero als Gast-DJ und aus unserem DJ-Session-Resident-Team regelmäßig hier zu Gast Claptone von 0 Uhr bis 1 Uhr. Also als perfekter Club-Ersatz, würde ich sagen, geeignet dieser ganze Abend. Und ihr habt den Moving-Frühhörer-Bonus und bekommt jetzt schon einen Teil aus dem Set von Claptone. 1 Live DJ-Session mit Claptone. 20 Minuten exklusiv vorab. Und dieser erste Track hier dürfte euch bekannt vorkommen, ist ein richtiger Dance Classic, House Classic, und zwar aus dem Jahr 2004 im Original von Milo und hier neu zusammen mit Claptone. Exklusiv vorab in 1 Live Moving hört hier die DJ-Session von Claptone, die heute Nacht in voller Länge läuft, eine ganze Stunde. Vielleicht denkt ihr ja zurück an irgendwelche Partyinsel-Urlaube, wo Claptone gespielt hat, mit Vogelmaske auf. Und es war schön warm und so. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen Daumen drücken, dass es hoffentlich sehr bald, sehr schnell wieder sowas gibt. Mit Urlaub machen und Claptone zuhören. Und dazu einfach eine gute Zeit erleben am Samstagabend. Wir machen hier soundmäßig genauso weiter wie sonst am Samstagabend. Claptone läuft jetzt noch die nächsten 10 Minuten. Dann spreche ich hier gleich über Homeoffice Video Call mit alle Farben, der ab 8 Uhr für euch auflegt. Live DJ Session mit Clapton. Fatboy Slim und Eat Everything. All the ladies, let's have song and pre-listening. Ladies in the house, man in the house, alle im Haus, dann kann die Party ja anfangen. Gleich ab 20 Uhr mit alle Farben, mit denen ich mich hier schon mal so Videocall, Homeoffice-mäßig connected habe. Und ich freue mich, dass wir das hier heute Abend zusammen machen, Franz. Genau, weltweit und sektorweit. Allen voran, sektorweit. Genau, die Frage ist nämlich, du machst heute Abend eine richtige Home-Session. Was ist jetzt eigentlich bei dir anders als sonst? Also was hattest du ursprünglich geplant? Oder viel besser die Frage, was machst du jetzt an diesem Wochenende und in dieser Woche? Genau, ich bin die ganze Zeit, also ich versuche halt Alternativen zu schaffen für mich selber. Und bisher macht mir das alles ziemlich viel Spaß. Ich muss sagen, klar, irgendwann kann man halt auch nicht mehr im Studio sitzen, dann geht's in die Küche, dann geht's ans Aufräumen, dann habe ich jetzt angefangen, Remote Sport zu machen mit anderen Leuten. Wow. Ich gehe dann spazieren und dann bin ich echt vor 2 Tagen im Skaterpark vorbeigelaufen und da vielleicht 20, 30 Jugendliche nah beieinander sitzend, also wirklich eine riesige Gruppe. Mhm. Und ich dachte ja, ihr gebt damit auch eine Krankheit rum, also tendenziell zumindest. Und Ja, dann kamen die alle und wollten ein Foto von dir. Nö, ich schleich mich da gut. Okay. Jetzt, sag mal, abgesehen von dieser ungeplanten Pause, die Frage ist, beschäftigt dich das alles? Und wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Hast du Hoffnung, dass du den Festivalsommer noch irgendwie spielen kannst? Also Juni, Juli, August ist noch unberührt, nichts abgesagt. Von der Sache her, ich kann mir vorstellen, dass in Juni vielleicht reingeht. Ich hoffe, es geht nur, wenn dann in den Juni rein. Natürlich sind die Hoffnungen da, dass es stattfindet und dass der Festivalsommer halt weitestgehend funktioniert. Aber wenn Deutschland noch nicht bereit ist oder wenn es halt noch zu doll, der Peak noch zu hoch ist, dann muss man das halt leider wahrscheinlich auch verstehen. Oder machen wir einfach weiter Homepartys, wie du jetzt heute Abend. Genau, aber möglichst ohne soziale Kontakte. Das auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Abend mit dir, also von 20 bis 21 Uhr. Wir werden das jetzt hier gleich im Radio übertragen. Wir werden das über 1Live Facebook übertragen als Live-Video-Stream. Bin gespannt, wie es bei dir zu Hause aussieht. Ich sag mal, stay home, stay safe und bis gleich. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank auf jeden Fall. Und weil... So verstehen es auch die meisten, wenn man es einfach oft genug sagt. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. A tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Ponteame lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita. Acompáñame. Never left for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance, man. No. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching at the top. Live. Moving.